بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir machen weiter mit der 84. Frage, wo es heißt, gehört die Eigenschaft Allahs, das Sprechen, zu seinem Wesen oder seinen Taten? Und wir erklärten schon bereits zuvor, dass die Eigenschaften sich in drei Kategorien einteilen. Die Eigenschaften, die zu seinem Wesen gehören, die Eigenschaften, die zu seinen Taten gehören und die Eigenschaften, die zu beiden Kategorien gehören können. Und er sagt hier, betrachtet man die Eigenschaft des Sprechens in Bezug auf das Wesen Allahs, dann ist das eine Eigenschaft seines Wesens. Also das heißt die Fähigkeit zu sprechen sozusagen, wie sein Wissen. Vielmehr gehört es zu seinem Wissen und er hat das ausgesprochen mit seinem Wissen herabgesandt. Das heißt, zum einen Teil gehört es auf jeden Fall schon zu seinem Wesen, die Eigenschaft des Sprechens. Und er war schon immer sprechend. Allah subhanahu wa ta'ala ist allwissend über das, was er herabsendet. In Betrachtung der Eigenschaften des Sprechens in Bezug auf sein Wollen und sein Wünschen ist es eine Eigenschaft seiner Taten. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn Allah offenbaren will, dann spricht er die Offenbarung aus. Deshalb sagen die rechtschaffenen Vorfahren über die Eigenschaft des Sprechens, und deshalb haben sie gesagt, sie ist eine Eigenschaft des Wesens und der Tat gleichzeitig. Allah wurde und wird immer noch mit der Eigenschaft des Sprechens beschrieben, für immer und ewig. So unterliegen sein Sprechen und sein Aussprechen einzig seinem Willen und Wünschen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hatte schon immer die Eigenschaft des Sprechens, also konnte schon immer sprechen sozusagen. Ja, nicht so wie Tiere oder nicht so wie Menschen, die auch erst das lernen müssen, konnte schon immer sprechen. Das heißt, die Eigenschaft war schon immer da und das ist eine Wesenseigenschaft. Ja, aber wenn es um sein Wollen geht, also wenn es um das Aussprechen geht sozusagen, das Aussagen, wir haben das eine Seite, das Sprechen und das Aussprechen auf der anderen Seite, dann macht er das, wann er möchte. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn er etwas offenbaren will, dann spricht er. Und wie es im Koran kommt, wenn er etwas möchte, dann sagt er zu ihr, sei und so ist es. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt selbst über das Sprechen, wann er sprechen möchte, aber die Fähigkeit zum Sprechen war schon immer da, ja, und er spricht dann, wann er möchte. Und dieses dann, wann er möchte, hat sein Wille, was wir hatten, und seinen Wünschen, dann ist das automatisch, dann betrifft es die Tat, ja, von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das heißt, alles, was mit seinem Willen zu tun hat, sozusagen, ist dann die Tat, ja, und das andere ist die Eigenschaft, und deswegen, weil es sozusagen in beide Kategorien einfließt, kann man sie auch in beide Kategorien einteilen, dass das Sprechen Allahs eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Wesen und zu seinen Taten ist oder zu denen gehört. Er sagt hier weiter, er spricht wann er will, wie er will, mit einem Sprechen, das gehört wird, von wem er will. Sein Sprechen ist eine Eigenschaft von ihm und hat kein Ende und keinen Abbruch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wären, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen. Ja, und das ist hiermit zu Ende gehen gemeint. Nicht, dass er sozusagen anfängt, so, dass er die ganze Zeit am Sprechen ist und dann hört er nie auf zu sprechen. Nicht, dass wir das falsch verstehen, inshallah ta'ala. Weil das ist eine Tat, die er tut, und das hat mit Wollen zu tun. Man hat nichts mit der Eigenschaft. Hier gerade geht es um die Eigenschaft. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte und er sprechen würde, sozusagen, die ganze Zeit, ja, dann eben, wie er hier sagt, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wären, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Das heißt, wenn wir die ganzen Meere nehmen, ja, und es nochmal bringen und das alles aufschreiben, dann würde das nicht doch erreichen, die Worte Allahs aufzuschreiben. Und er sagt weiter, und wenn auch das, was auf der Erde an Bäumen gibt, Schreibrohre wären, also Stifte wären, und das gesamte Meer und danach sieben weitere Meere als Nachschub Tinte wären, würden die Worte Allahs nicht zu Ende gehen. Also das ist um die wir sagen ja im Deutschen, wir haben so und so viel tausend Wörter, Französisch hat so und so viel Wörter, Chinesisch hat so und so viel Wörter, Arabisch hat so und so viel Wörter. Die können wir aufzählen, aber Allahs Worte sind unendlich, unendlich viele und die sind alle unterschiedlich. Und wenn wir die alle aufschreiben würden, wenn wir alle Bäume nehmen als Stift und die ganzen Meere und das Siebenfache nochmal dazu als Tinte nehmen würden, würde es nicht reichen. Ja, da würden die Tinte und die Stifte zu Ende gehen, aber Allahs Worte nicht. Er sagt, vollkommen ist das Wort deines Herrn in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Es gibt niemanden, der seine Worte abändern könnte, und er ist der Allhörende und Allwissende. Das ist in Bezug auf die Eigenschaft des Sprechens. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesprochen und Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er möchte. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Eigenschaft des Sprechens schon immer gehabt. So wie er schon immer da war, so waren seine Eigenschaften schon immer da. Und so können aber trotzdem ein paar Taten diese Eigenschaften widersprechen, passieren, wann er möchte und wie er möchte, mit wem er möchte, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.